Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Wir waren im Osten, wir waren im Westen, doch in der Heimat geht es am besten.